Kuss, noch hab ich meine Lust. Und gib mir einen Kuss, einen Kuss, einen Kuss. Da hab ich mehr Lust, mehr Lust, mehr Lust. Da hab ich mehr Lust, mehr Lust, mehr Lust. Wenn du mehr Kusse tust. Ich geb dir den Mond, den Mond, den Mond. Den Mond und die Sonne, die Sonne, die Sonne. Ich verlang dich einen Kuss, einen Kuss, einen Kuss. Und da werd ich das zu. Der Mond, der Mond, der Mond.